Achtung, Achtung, hier spricht die Wehrmacht. Achtung, Achtung, hier spricht die Wehrmacht. Einwohner von Tiegenhof, hört zu. Ein Stoßtrupp der Reichspropagandaleitung ist unterwegs zur Front. Wir übernachten in Tiegenhof und laden euch alle heute Abend ein zum kostenlosen Besuch einer Filmvorführung am Deutschen Haus. Es wird gespielt der neueste UFA-Film mit Heinz Rühmann, Der Gasmann. Eintritt frei, Beginn bei Einbruch der Dunkelheit. Achtung, Achtung, hier spricht die Wehrmacht. Einwohner von Tiegenhof, ihr seid herzlichst eingeladen. Kommt und seht euch diesen neuesten Film an mit Heinz Rühmann. Die Wehrmacht ladet euch ein.